بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم الله سأل الله بامس ومهاتسكن الله سيقن هذا بمهاتسكن وفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم und auf seinen Gefährten und auf den Tabi'un die ihm auf beste Weise gefolgt sind und auf allen Muslimen die ihn bis an den Tag der Auferstehung folgen über Allah subhanahu wa ta'ala wir und euch diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen. Allahumma amin. Wir waren stehen geblieben beim Thema der Niyya. Die Niyya, die auf Arabisch, die Absicht. Man sagt auf Arabisch Niyya oder Qasd. Und wir kennen schon aus dem Bereich der Tahara und aus dem Bereich des Salah, dass Allah subhanahu wa ta'ala es zur Bedingung gemacht hat, dass man einen Gottesdienst aufrichtig für ihn alleine verrichtet. Und diese Aufrichtigkeit ist ja nichts anderes als die Absicht im Herzen. Folglich ist die Beabsichtigung einer bestimmten Ibadah und auch die Tatsache, dass sie für Allah Azza wa Jalla alleine ausgeführt wird, Bedingung für die Gültigkeit jener Ibadah. Wobei die Fuqaha, rahimahumullah ta'ala, nicht das gleiche untersuchen wie die Gelehrten der Aqida. Die Gelehrten der Aqida untersuchen die Absicht in der Hinsicht, für wen sie gemacht wird, für Allah alleine oder für andere als Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die Fuqaha, rahimahullah ta'ala, untersuchen die Absicht in der Hinsicht, welche konkrete Ibadah man durch diesen Gottesdienst leisten möchte. Denn durch die Absicht unterscheiden wir die Ibadah teilweise voneinander. Und unterscheiden wir auch, ob die Ibadah eine Pflicht-Ibadah ist oder nicht, wie im Fall des Fastens. Es gibt ein Pflichtfasten, es gibt auch ein freiwilliges Fasten. Es unterscheidet sich nicht in der Praxis, außer durch die Absicht. Folglich ist die Absicht eine Bedingung für die Gültigkeit des Fastens grundsätzlich gesehen. Denn der Unterschied zwischen jemandem, der sich denjenigen Dingen enthält, von denen man sich als Fastender enthalten muss, und demjenigen, der einfach nur Diät macht, beispielsweise, ist im Wesentlichen die Absicht, warum er sich dieser enthält. Insofern ist diese Absicht Bedingung, auf Arabisch sagt man Schart. Manche sagen auch, dass die Absicht eine Ibadah, Teil der Ibadah ist, ein Rukun der Ibadah ist, und das ist eine bekannte Meinungsverschiedenheit unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Wenn wir die Absicht fassen möchten, zu fasten, stellt sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt wir die Absicht fassen müssen. Und da müssen wir eine Fallunterscheidung machen, und zwar in der Hinsicht, ob es sich um ein Pflichtfasten handelt oder um ein Fardfasten oder um ein Nafila-Fasten. Der Prophet a.s.w. sagte im Hadith von Hafsa radiallahu anha: Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah. Das heißt, wer nicht schon die Nacht mit der Absicht verbracht hat zu fasten, der hat nicht gefastet, oder für den ist das Fasten ungültig, oder für den gilt das Fasten nicht. Insofern, dieser Hadith verwendet das Wort bayyata auf Arabisch, deswegen wurde übersetzt mit die Nacht verbracht mit dieser Absicht, weil Bayyata bedeutet die Nacht verbringen oder die Nacht auch schlafend verbringen, und das weist deutlich darauf hin, dass die Absicht noch bei Nacht gefasst werden muss, wenn man ein Fardfasten vollziehen möchte. Das ist der Zeitpunkt. Das heißt also, wir sagen, wenn der Prophet sagt, dass Allah sallam bei Nacht, dann beginnt die Nacht für uns mit dem Sonnenuntergang, gemäß der richtigeren Ansicht in Bezug auf die Absicht, und endet mit der Morgendämmerung. Insofern, sobald man die Absicht fasst innerhalb dieser erwähnten Zeitspanne und zweitens diese Absicht nicht ändert, gilt das Fasten. Wenn also jemand mitten in der Nacht die Absicht fasst oder nach Sonnenuntergang die Absicht fasst, am Folgetag zu fasten, stört es nicht, wenn er nicht mehr daran denkt, die Absicht gefasst zu haben, und am nächsten Tag aufwacht und solange er seine Absicht nicht geändert hat, so bleibt sein Fasten gültig. Anders ist es, wenn er bei Nacht die Absicht gefasst hat, zu fasten, und dann die Absicht ändert und sagt, nein, ich möchte doch nicht fasten, und geht schlafen und wacht dann nach dem Fajr auf, dann wäre sein Fasten in diesem Fall nicht gültig. Entscheidend ist also zwei Sachen. Erstens, wann er sie fasst, und zweitens, dass er diese Absicht auch nicht mehr ändert. Das ist das, was wir gesagt haben, gilt in Bezug auf das Pflichtfasten zweifellos, weil die Textbeweise sich in erster Linie auf das Pflichtfasten beziehen, denn das ist ja das Fasten, das eine Säule der Religion darstellt. Gemäß einer Überlieferung über Aisha radiallahu ta'ala anha, was wir gerade gehört haben, war die Überlieferung von Hafsa radiallahu anha, gemäß einer Überlieferung über diese zweite Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, erfahren wir, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Pflichtfasten und dem freiwilligen Fasten. Und so berichtet uns Aisha, die Mutter der Gläubigen, folgende Begebenheit, aus der wir mehrere rechtliche Bestimmungen ableiten können. Aisha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu mir eines Tages, habt ihr etwas gegessen? Habt ihr schon also etwas zu euch genommen? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Entschuldigung, Aisha radiallahu ta'ala anha sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, habt ihr etwas zu essen bei euch zu Hause? Dann sagte sie, nein, o Gesandter Allahs, wir haben nichts. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, dann faste ich eben. Dann sagte darauf, da heißt es Überlieferung weiter, daraufhin ging der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hinaus. Und uns wurde dann ein Geschenk gebracht, beziehungsweise es kamen Gäste zu uns zu Besuch. Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zurückkehrte, sagte ich, o Gesandte Allahs, uns wurde etwas geschenkt, beziehungsweise es kamen Gäste zu uns zu Besuch. Ich habe dir etwas zurückgelegt, das heißt etwas zu essen. Er sagte, was ist es? Sie sagte, heiß, eine bestimmte Speise. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, bring es mir. Da brachte ich es ihm und er aß davon. Hiernach sagte er, ich hatte heute Morgen angefangen zu fasten. Aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen wir in erster Linie das, was wir entnehmen wollten, weswegen der Hadith erwähnt haben. Als er sagte, dann faste ich eben. Als er sagte, dann faste ich eben, bedeutet, dass er in diesem Moment die Absicht gefasst hat zu fasten. Und das ist ein Hinweis darauf, dass, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith erwähnt hat, höchst bewundernswert ist die Angelegenheit des gläubigen Menschen. Egal was ihn trifft, ist immer gut für ihn. Wenn etwas Gutes trifft, dann dankt er Allah und so war es gut für ihn. Wenn etwas Schlechtes trifft, dann hat er Geduld, dann ist ebenfalls gut für ihn. Und hier zeigt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie man idealerweise umgehen soll mit einer Situation, die dem äußeren Anschein nach etwas Schlechtes ist. Denn er hat nichts zu essen da. Er hat sich nicht darüber beschwert. Er hat seine Frau nicht angegriffen dafür, dass sie das Essen nicht vorbereitet hat, beziehungsweise ihm nicht vorher Bescheid gegeben hat, einzukaufen, oder ihm nicht vorher Bescheid gegeben hat, dass nichts da ist, und so weiter und so fort. Der Prophet hat die Situation zu seinem eigenen Nutzen einfach umgedreht und gesagt, dann faste ich eben. Und das bedeutet, dass er nicht von Anfang an gefastet hat, a.s.w. Und dieser Hadith ist khas im Vergleich zum Hadith von Hafsa, er ist am. Und deswegen gilt diese Angelegenheit ausschließlich für das freiwillige Fasten. Insofern sagen die Ulama, rahimahullah ta'ala, sofern man freiwillig fastet, muss die Absicht nicht schon bei Nacht gefasst worden sein. Natürlich darf in der Zwischenzeit, das heißt zwischen dem Beginn der Morgendämmerung und der Absicht zu fasten, nichts geschehen sein, was das Fasten ungültig macht. Denn dann hätte man ja nicht wirklich gefastet. Das ist ein logischer Beweis, der zweifellos überzeugend ist, ein Argument ist, denn wenn man fastet, dann bedeutet ja Fasten im Sarg, das heißt, sich von einer Sache zurückzuhalten oder sich einer Sache zu enthalten. Und wenn man das schon am Anfang des Tages nicht gemacht hat, dann nutzt es am Ende des Tages grundsätzlich auch nichts mehr, denn das Fasten an sich bedeutet ja, sich zu enthalten, und man hat sich ja dann auch nicht wirklich enthalten, was das Wort Siyam, wie gesagt, bedeutet. Insofern darf man ein freiwilliges Fasten auch später beginnen zum Beginn der Morgendämmerung. Die zweite Angelegenheit, dieser edle Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam weist auch darauf hin, dass ein freiwilliges Fasten nicht verpflichtend zu Ende geführt werden muss. Wenn also jemand freiwillig anfängt zu fasten und dann im Laufe des Tages seine Meinung ändert, aus keinem besonderen Grund, denn er hätte auch sallallahu alaihi wasallam zu Ende fasten können, wenn er wollte, alles was passiert ist, es kamen Gäste und sie haben offensichtlich was zu essen mitgebracht und sie hat ihm etwas beiseite gelegt und hat sein Fasten deswegen gebrochen. Dieser Hadith weist darauf hin, dass man nicht nur ein freiwilliges Fasten brechen darf, sondern grundsätzlich eine Ibadah, wenn man sie begonnen hat und sie ist freiwillig, muss man sie nicht zu Ende führen, und die Gelehrten rahimahumullah ta'ala nehmen und Übereinkunft gemäß Ijma' also die Hajj und die Umrah davon aus. Aber grundsätzlich weist dieser Hadith darauf hin, auch andere Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ebenso weist dieser Hadith darauf hin, dass man eine freiwillige gebrochene Ibadah nicht nachholen muss. Natürlich ist es auch keine Sünde ist und dass man diese auch nicht nachholen muss. Denn manche Ulama rahimahullah ta'ala waren der Ansicht, dass man eine angebrochene Ibadah, eine freiwillige Ibadah, die man bereits begonnen hat, dass diese zu einer Pflicht-Ibadah wird. Aber dieser Hadith weist deutlich darauf hin, dass das nicht der Fall ist. Die nächste Angelegenheit ist in Bezug auf diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir haben zwar gesagt, dass man mit dem Fasten auch nach der Morgendämmerung beginnen kann, wenn es ein freiwilliges Fasten ist. Gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, den man nicht überschreiten darf? Die Antwort lautet, nein, es gibt keinen bestimmten Zeitpunkt, den man nicht überschreiten darf. Insofern, ob jemand direkt nach der Morgendämmerung sein Fasten beginnt oder ob er sein freiwilliges Fasten direkt oder erst zur Mittagszeit beginnt oder kurz vor Sonnenuntergang beginnt, all diese Fälle sind in diesem Hadith beinhaltet, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keinen Unterschied gemacht zwischen einem Zeitpunkt und einem anderen Zeitpunkt. In der Praxis natürlich fällt die Belohnung dementsprechend aus. Eine Person, die für Allah subhanahu wa ta'ala sich vom Essen und Trinken zurückgehalten hat, einen ganzen Tag lang, ist nicht so, wie jemand es nur den halben Tag gemacht hat oder nur den Viertel eines Tages und so weiter und so fort. Das heißt, die Belohnung fällt unterschiedlich groß aus. Aber in dieser Angelegenheit liegt ein sehr großer Nutzen, gerade für die Geschwister, die in Ländern fasten müssen, wie bei uns hier in Deutschland, in denen das Fasten in der Sommerzeit anstrengend ist. Gerade wenn es zum Pflichtfasten kommt, weil es Sommer ist und weil die Tage lang sind. In diesem Fall ist es sehr angebracht, dass ein Muslim vorher versucht, sich an das Fasten zu gewöhnen. Und daran liegt überhaupt gar keine Erschwernis, denn wenn er einen Tag anfängt zu fasten, nimmt er sich vor zu fasten, freiwillig, und sollte es zu ihm zu anstrengend werden, indem er, weil er Durst hat oder weil er noch nicht daran gewöhnt ist zu fasten, einen Tag vor dem Ramadan, ein paar Tage vor dem Ramadan, weil er sich an das Fasten gewöhnen möchte, dann darf er in diesem Fall sein Fasten brechen, weil es ja nur ein freiwilliges Fasten war und kein Pflichtfasten gewesen ist. Und jeder von uns weiß, dass wenn er sich gewöhnt hat an das Fasten, dann kann er sogar nicht nur einen Tag fasten, sondern wäre auch imstande, mehr als einen Tag hintereinander zu fasten. Aber natürlich ist das vom Propheten sallallahu alaihi wasallam uns verwehrt worden. Nachdem wir die Absicht gefasst haben zu fasten und den richtigen Zeitpunkt gewählt haben, stellt sich die Frage, was macht das Fasten eigentlich ungültig? Das Fasten wird durch eine Anzahl von Dingen zweifellos ungültig, und es gibt manche Dinge, die Gelehrten rahimahumullah ta'ala unterschiedlich sehen. Deswegen wird manchmal in einem Kapitel etwas erwähnt, nicht weil es unbedingt, also wenn wir jetzt über die Dinge sprechen, die das Fasten annullieren, sprechen wir auch über manche Punkte, die die Gelehrten unterschiedlich sehen. Und deswegen kann es sein, dass man es im gleichen Kapitel findet, obwohl man denkt, eigentlich sollte es doch zu den Dingen gehören, die das Fasten nicht annullieren. Und so weiter und so fort. Die erste Sache, die das Fasten ungültig macht, ist natürlich unter Übereinkunft der Ulama, rahimahumullah ta'ala, das absichtliche Essen und Trinken. Das absichtliche Essen und Trinken, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat genau diese Sache im Koran angesprochen, in der 187. Ayah im Surat al-Baqarah, in der sinngemäß heißt, esst und trinkt, bis sich für euch der weiße vom schwarzen Faden der Morgendämmerung klar unterscheidet. Und die Beweisführung hier ist eine Form des Mafhum. Mafhum bedeutet die umgekehrte Schlussfolgerung, denn diese Ayah bedeutet umgekehrt, dass sobald die Morgendämmerung sich unterscheidet von dem schwarzen sobald der weiße Faden vom schwarzen Faden der Morgendämmerung sich unterscheidet, dann esst und trinkt nicht mehr. Insofern ist diese Ayah ein Hujjah, ein Argument, ein Beweis dafür, dass man während des Fastens weder essen noch trinken darf. Das klingt eventuell für den einen oder anderen seltsam, aber nur weil er die Sache gewohnt ist. Ansonsten, wir haben ja gesagt, dass Fasten sprachlich gesehen innehalten bedeutet. Und wenn man sich von einer Sache innehalten muss, dann fragen wir uns, wovor soll man sich denn zurückhalten? Wovon soll man sich zurückhalten? Und Allah sagt uns unter anderem das Essen und das Trinken, denn das gilt unter Übereinkunft der Ulama, rahimahullah ta'ala. Deswegen haben wir das als erstes erwähnt. Wenn wir über Essen und Trinken sprechen, dann hat Allah zwar das Essen und Trinken erwähnt, bedeutet aber nicht, dass alles andere, was in dein Körperinneres eintritt, das Fasten und Trinken nicht ungültig macht. Insofern, es kann ja auch sein, dass man etwas anderes zu sich nimmt, dass man nicht isst und nicht trinkt. Angenommen, jemand raucht zum Beispiel. Wenn er diesen Zigarettenrauch von der Zigarette einatmet, dann gilt das im Sprachgebrauch nicht unbedingt als Essen und Trinken. Aber das Prinzip, das dieser Ayah zugrunde liegt, ist, dass man nichts zu sich nehmen darf, das eben Essen und Trinken ist oder gesetzlich gesehen das gleiche Urteil erhält wie das Essen und das Trinken. Insofern, wenn jemand raucht oder Weihrauch einatmet oder auch wenn er nur Sand runterschluckt, was nicht als eine Form von Nahrung gilt, dann ist das zwar nicht Essen und Trinken im klassischen Sinne, erhält aber gesetzlich gesehen dieselbe Bestimmung. Insofern ist für uns wichtig, dass nichts den Kehldeckel passiert. Sobald etwas den Kehldeckel passiert hat, von außerhalb des Körpers, selbst wenn es dein eigener Speichel wäre, den du ausgespuckt hast und dann wieder zu dir nimmst, dadurch wird das Fasten ungültig. Und das ist auch zweifellos der Fall. Die nächste Sache ist, was ist, wenn jemand isst und trinkt? Wir haben am Anfang gesagt, das absichtliche Essen und Trinken. Da stellt sich die Frage, was ist mit dem Fall der Vergesslichkeit? Im Fall der Vergesslichkeit, da isst man und trinkt man allerdings nicht absichtlich, sondern man vergisst, dass man am Fasten ist. Und in dieser Angelegenheit sind die Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala, der Ansicht, dass man in diesem Fall, dass das Fasten in diesem Fall gültig bleibt. Und dies aufgrund eines Hadithes des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er sinngemäß gesagt hat, wer aus Vergesslichkeit gegessen hat, obwohl er fastet, soll weiter fasten. Denn in Wirklichkeit hat ihm dann Allah zu essen und zu trinken gegeben. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Fastenbrechen aus Vergesslichkeit nicht annulliert. Und deswegen, wenn jemand gegessen hat oder getrunken aus Vergesslichkeit, sei es bei einem Pflichtfasten oder auch bei einem freiwilligen Fasten, bleibt sein Fasten gültig und er braucht diesen Tag nicht nachholen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch keinen Unterschied gemacht zwischen viel und wenig. Also egal, ob jemand nur einen Schluck getrunken hat und dann sich daran erinnert, oder ob er ein ganzes Glas getrunken hat oder ob er nur ein Stück gegessen hat oder ob er einen ganzen Teller gegessen hat, das spielt alles keine Rolle und passiert natürlich besonders, wenn man noch nicht an das Fasten gewöhnt ist, wie jemand, der am ersten Tag von Ramadan fastet. In all diesen Angelegenheiten, wie gesagt, bleibt das Fasten richtigerweise gültig. Wir haben gesagt, es gilt nicht nur für das Essen und das Trinken, die Ausnahme, sondern alles, was auch so aussieht wie Essen und Trinken, auch wenn es an sich keine Form der Nahrung ist. Und damit meinen wir, wie vorher angesprochen, Sand, Erde, Steinchen, Papier, Plastik, aber viel realistischer, wenn man zum Beispiel Medikamente zu sich nimmt oder auch das Einatmen von Asthma-Sprays, oder auch wenn jemand krank ist und starke Kopfschmerzen hat oder was ähnliches, das alles entschuldigt ihn nicht davor, das Fasten nachzuholen, wenn er es gebrochen hat, dadurch, dass er zum Beispiel Tabletten zu sich genommen hat. Es kann sein, dass man Tabletten notwendigerweise zu sich nehmen muss. Das bedeutet aber nicht, dass das Fasten gültig bleibt. Es kann sein, man ist entschuldigt für das Unterbrechen oder das Brechen des Fastens, aber das bedeutet aber nicht automatisch, dass man weiter fasten darf. Insofern, wenn jemand bestimmte Medikamente zu sich genommen hat, wie gesagt, und dasselbe gilt auch für Spritzen, wie gleich sehen werden, dann ist sein Fasten dadurch ungültig, egal was er in das Körperinnere einnimmt. Und der Unterschied, den wir machen, ist, ob er es absichtlich gemacht hat oder ob es aus Vergesslichkeit geschieht. Und entscheidend ist, wie gesagt, dass das, was er zu sich genommen hat, die Epiglottis, das heißt den Kehldeckel, passiert. Wenn also jemand etwas zu essen in den Mund genommen hat oder zu trinken und sich daran erinnert, noch bevor er es runtergeschluckt hat, diese Thematik fällt überhaupt nicht in den Bereich, ob sein Fasten ungültig wird oder nicht. Selbst wenn jemand absichtlich etwas zu essen in den Mund nehmen würde, wie jemand, der kocht und das Essen testet, ob es wie es geschmacklich ist. Sofern er es nicht runterschluckt, ist sein Fasten in diesem Fall nicht ungültig geworden. Eine weitere Angelegenheit, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, ist, wenn man isst und trinkt, absichtlich isst und trinkt, aber dies geschieht während des Adhan der Morgendämmerung. Jemand ist also in der Nacht aufgestanden, isst und trinkt, und noch während er isst und trinkt, wird der Adhan ausgerufen. Zweifellos, und das ist auch die Ansicht der allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, darf man, sobald man den Adhan hört, nichts mehr essen und nichts mehr trinken. Warum? Weil gemäß dem Koran al-Karim und gemäß der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist die Morgendämmerung der Beginn des Fastens. Und der Muadzin ruft den Adhan aus, sobald die Morgendämmerung eingetroffen ist. Insofern spielt auch keine große Rolle, ob der Muadzin ihn ausruft oder nicht. Entscheidend ist, dass die Morgendämmerung eingetroffen ist. Denn es könnte auch sein, dass der Muadzin zu spät den Adhan ausruft. Aber entscheidend ist, sobald die Morgendämmerung eingetroffen ist, darf man nichts mehr zu sich nehmen. Weder was zu essen noch zu trinken. Auch wenn man noch ein Glas Wasser in der Hand hat, darf man dieses nicht noch sagen, ich trinke das noch schnell zu Ende. Oder wenn man einen Teller zu essen hat, sagt man, ich esse diesen Teller noch zu Ende. Egal wie groß dieser Teller ist, aber kleines oder großes. Sobald er dem Muadzin den Adhan zum Fajr ausruft, muss man mit dem Fasten beginnen. Und die Beweise sind diesbezüglich glasklar. Insofern machen wir keinen Unterschied, ob das während dem Adhan war oder danach. In beiden Fällen muss man mit dem Fasten beginnen. Wir haben gesagt, das Essen und Trinken, und wir erwähnen speziell auch die Sache mit den Spritzen. Wir haben Medikamente erwähnt, aber auch die Spritzen, die man zu sich nimmt, egal ob es Muskelspritzen sind, das heißt etwas, was in den Muskel hineingespritzt wird oder anderswo, all diese Arten von Spritzen, egal ob sie Nährstoffe beinhalten oder ob sie keine Nährstoffe beinhalten, egal ob jemand zuckerkrank ist und deswegen Insulin spritzen muss oder etwas anderes, jede Form der Spritze, die eingeführt wird, die man sich zuführt oder von dem anderen zuführen lässt, führt zur Ungültigkeit des Fastens. Dies ist aufgebaut auf der Angelegenheit, die wir vorhin gesagt haben, dass es keine Rolle spielt, ob man was isst oder trinkt, egal ob es nahrhaft ist oder nicht nahrhaft ist. Denn wenn du ein Stück Sand in den Mund nehmen würdest und runterschlucken würdest, dann wäre dein Fasten dadurch zweifellos gebrochen. Und deswegen macht es keinen logischen Sinn, einen Unterschied zu machen zwischen einer Sache, die nährstoffhaltig ist, und einer Sache, die nicht nährstoffhaltig ist. Wenn jemand das dringend braucht, dann ist er entschuldigt. Und deswegen machen wir es demjenigen, der meinetwegen Insulinspritzen zu sich nehmen muss, eigentlich einfacher als andere Menschen. Andere sagen eventuell, er soll sich die Spritzen nehmen und soll fasten. Wir sagen ihm, nimm die Spritze und du brauchst gar nicht fasten. Und du brauchst auch aller Wahrscheinlichkeit gar nicht nachholen, denn wenn er gar nicht im Ramadan fasten kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er außerhalb von Ramadan auch nicht fasten kann, gering. Außer manchmal, wenn die Jahreszeiten stark sich unterscheiden in der Länge des Tages. Aber grundsätzlich ist es für ihn eine Erleichterung, dass wir ihm sagen, du brauchst gar nicht fasten und du sollst stattdessen einen Armen speisen. Die nächste Angelegenheit, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, ist das Erbrechen. Das Erbrechen ist keine wirkliche Form des Fastenbrechens. Allerdings hat der Gesetzgeber eine Form des Erbrechens zu einer Ursache zur Annullierung des Fastens gemacht. Und zwar unterscheiden wir beim Erbrechen zwischen dem absichtlichen Erbrechen und dem unabsichtlichen Erbrechen. Beim absichtlichen Erbrechen, wie jemand, der zum Beispiel eine Tablette schluckt, um zu erbrechen, oder diesen Brechreiz provoziert, mit dem Finger oder ähnlich, dadurch wird das Fasten ungültig. Allerdings sollte es aus Versehen geschehen, sodass es einen überkommt, dann bleibt das Fasten gültig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß, wen das Erbrechen überkommen hat, der muss das Fasten nicht nachholen. Wer allerdings absichtlich erbrochen hat, der muss nachholen. Das ist die Fallunterscheidung im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die nächste Angelegenheit, die das Fasten ungültig macht, ist die Selbstbefriedigung oder Masturbation, wenn sie zum geschlechtlichen Höhepunkt führt. Egal wie das gemacht wird und egal ob das ein Mann macht oder ob das eine Frau macht, das führt zur Ungültigkeit des Fastens, des Siyam. Und der Beweis dafür ist der allgemeine Qudsi Hadith, heilige Hadith, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß sagte, er unterlässt sein Bedürfnis, das heißt der Fastende, er unterlässt sein Bedürfnis, sein Trinken und sein Essen wegen mir. Er unterlässt sein Bedürfnis und mit dem Bedürfnis ist eben alles gemeint, was mit dem Geschlechtsverkehr zu tun hat und was auch dieses Bedürfnis stillt. Und zweifellos stillt die Selbstbefriedigung dieses Bedürfnis genauso wie der Geschlechtsverkehr selbst. Insofern führt beides zur Ungültigkeit des Fastens. Gemeint ist aber, wenn es wie gesagt zur Ejakulation kommt, egal bei Mann oder Frau, ansonsten nicht, gemäß der richtigen Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Das heißt, der Vorsamen, auf Arabisch Al-Madi, ist kein Grund für die Ungültigkeit des Fastens. Aber nur die Ejakulation selbst, wallahu ta'ala, a'lam. Die nächste Angelegenheit, die in diesem Kapitel Zusammenhang erwähnt wird, aber richtigerweise keine Form der Annullierung des Fastens ist, ist das Schröpfen. Die Schröpfung auf Arabisch Hijama und auch gleichzeitig erwähnt werden natürlich auch das Blutspenden. Diese Angelegenheiten richtigerweise führen nicht zur Ungültigkeit des Fastens. Dies aus mehreren Gründen. Entscheidend ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das Schröpfen dass er erwähnt hat, dass das Schröpfen das Fasten nicht ungültig macht. Und er sagte noch was Entscheidendes, und zwar heißt es im Hadith von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dem Fastenden die Schröpfung erlaubt hat. Dem Fastenden Schröpfung. Und diese Überlieferung weist indirekt darauf hin, dass das Schröpfen nach manchen Ulama, rahmatullah, dass das Schröpfen zuvor das Fasten ungültig gemacht hat, aber später hat er das erlaubt, alayhi salatu wassalam. Und insofern können wir die Beweise, die darauf deuten, dass das Schröpfen das Fasten ungültig macht, so verstehen, dass sie sich beziehen auf die Zeit, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sache erlaubt hat. Und manche Gelehrte sagen, dass auch gar nicht das Schröpfen überhaupt gar nicht das Fasten annulliert hat. Denn Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu wurde gefragt, pflegtet ihr das Schröpfen für den Fastenden zu verabscheuen? Er sagte nein, es sei denn wegen der Schwäche. Das heißt, wegen der Schwäche, die einen befallen kann, wenn man Blut ablässt. Und darauf weisen auch andere Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam hin. Insofern, richtigerweise macht es das Fasten nicht ungültig, aber der Muslim, gerade wenn es um ein Pflichtfasten geht, sollte besonders darauf achten, dass er sein Fasten bewahrt und schont vor jeglichem Mangel und dass er nichts macht, was auch bei anderen Ulama rahimahullah eventuell zu Ungültigkeit führen könnte. Insofern, der Muslim sagt nicht, denke, der gottesfürchtig ist und denke, der sich vorsehen möchte, der Sicherheitsmaßnahmen trifft, der Vorkehrungen trifft, ist derjenige, der zweifelhaften Dingen aus dem Weg geht. Er sagt, selbst wenn, er sagt, weil es Textbeweise gibt, die darauf deuten, dass das Schröpfen das Fasten ungültig macht, entferne ich mich dem, es sei denn, es ist wirklich dringend. Und das Schröpfen in der Regel ist keine dringende Angelegenheit, die kann man bei Nacht machen, das kann man bei Nacht machen, das kann man vor Ramadan machen, nach Ramadan machen, das muss nicht unbedingt im Ramadan grundsätzlich geschehen. Die nächste Angelegenheit, die das Fasten ungültig macht, ergibt sich aus der Bedingung, die wir zu Beginn erwähnt haben. Wir haben zu Beginn erwähnt, dass die Absicht eine Bedingung für die Gültigkeit des Fastens ist. Was ist also, wenn jemand am Fasten ist und dann die Absicht fasst, sein Fasten zu brechen? In diesem Moment hat er ja seine Absicht geändert und diese Bedingung des Fastens verletzt. Und das hat zur Folge, dass sein Fasten ungültig wird. Was ist der Nutzen aus dieser Angelegenheit? Der Nutzen ist, dass man manchmal unterwegs ist und sein Fasten nicht brechen kann, weil man nichts zu trinken dabei hat und nichts zu essen dabei hat. Dann würde man in diesem Fall die Absicht fassen, sein Fasten zu brechen, und dann wäre das Fasten dadurch auch ungültig. Nun haben wir über diejenigen gesprochen, die das Fasten ungültig machen oder auch nicht, teilweise, aber grundsätzlich schon über Dinge, die das Fasten ungültig machen, wofür keine, wir haben noch nicht alles erwähnt, weil den Geschlechtsverkehr haben wir nicht erwähnt. Außer dass man natürlich, warum haben wir nicht erwähnt, weil wir jetzt gesagt haben oder weil wir gesprochen haben über diejenigen, die das Fasten ungültig machen, wodurch man nachfasten muss, aber keine Sühneleistung vollziehen muss. Es gibt aber auch Sünden oder beziehungsweise Dinge, die das Fasten ungültig machen, wofür man eine Sühneleistung vollziehen muss, und das ist eben der Geschlechtsverkehr, deswegen reden wir bei ihnen gleich gesondert. Davor aber, was macht das Fasten nicht ungültig? Wir könnten jetzt natürlich sagen, alles, was wir nicht erwähnt haben. Das ist auch richtig, grundsätzlich, bis auf die Ausnahmen, die ich erwähnt habe. Aber manchmal ist es eine Art Verdeutlichung und Art Aufklärung, deutlichere Aufklärung, wenn man vereinzelt Dinge erwähnt, an die man vielleicht meistens denkt. Oder Dinge, die man manchmal sich, aufgrund derer man sich vielleicht nicht sicher ist, weil sie nicht ausdrücklich erwähnt worden sind. Und nicht jeder kann umgekehrt einfach schlussfolgern, dass wenn das eine das Fasten annulliert, anregt das andere das Fasten automatisch nicht. Machen wir ein Beispiel dafür. Und zwar, wenn man versehentlich etwas schluckt, wie Staub oder eine Fliege oder eine Mücke oder ähnliches. Diese Angelegenheiten sind Angelegenheiten, die normalerweise eine Form des Essens und Trinkens sind, aber und wir können sie auch nicht packen unter die Vergesslichkeit, denn die Vergesslichkeit, keiner normalerweise isst eine Fliege aus Vergesslichkeit, sondern er schluckt sie versehentlich, unabsichtlich. Und deswegen, weil etwas aus Vergesslichkeit zu machen, ist Absicht. Etwas aus Vergesslichkeit zu machen, ist eine Form der Absicht. Denn das Einzige, was abwesend ist, sein Bewusstsein, dass er am Fasten ist. Aber eigentlich, er isst und trinkt manchmal mit Absicht und manchmal ohne Absicht. Entscheidend ist bei der Vergesslichkeit, dass er, wie gesagt, sich gerade nicht bewusst ist, dass er am Fasten ist. Wie ist es aber, wenn man sich bewusst ist, dass man fast am Fasten ist, aber versehentlich etwas schluckt, wie eine Fliege, wie wir gesagt haben? In diesem Fall bleibt das Fasten gültig, weil wir in diesem Fall eine Ausnahme machen, die aufgebaut ist auf eine Regel, die sinngemäß bedeutet, oder besser gesagt, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah subhanahu wa ta'ala hat euch in der Religion keine Bedrängnis auferlegt. Bedrängnis ist eine Sache, in diesem Fall, warum wäre das eine Form der Bedrängnis? Weil es sehr schwer zu vermeiden ist. Und wenn jemand zum Beispiel auf dem Land lebt oder in der Wüste lebt und es staubig ist, wie soll er es vermeiden, dass er etwas zu sich genommen hat? Plus, wie soll er überhaupt bestimmen, dass er etwas zu sich genommen hat? Denn die Partikel sind klein. Und deswegen, das weist darauf hin, dass die Scharia solche Aspekte ausblendet und dass das eine Erleichterung ist seitens des Gesetzgebers, dass man auf solche Sachen nicht zu achten braucht. Denn die Menschen haben damals gelebt und sind damals gereist von Stadt zu Stadt und durch die Wüste sind sie gereist in Arabien und keiner hat gesagt, dass wenn man aus Versehen Staub schluckt, das Fasten ungültig wird, obwohl das eine Selbstverständlichkeit ist, wenn man tagelang unterwegs ist auf der Reise. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist auch verreist, tagelang zwischen Mekka und Medina, und trotzdem hat niemand gesagt, er hat nicht einmal darauf hingewiesen und gesagt, achtet darauf, dass ihr nichts schluckt vom Staub, weil das sind Dinge, die Fähigkeit eines Menschen überschreiten würden, wenn man ihm sagen würde, du darfst überhaupt gar nichts in diese Richtung schlucken. Deswegen, versehentlich solche Dinge zu schlucken, machen das Fasten nicht ungültig. Die zweite Angelegenheit ist die Janaba. Die Janaba ist der Zustand der großen Unreinheit nach dem Geschlechtsverkehr oder nach der Ejakulation. In diesem Fall, diese Person nennt man Junub, und dieser Zustand der Janabe ist auch kein Grund, das Fasten zu annullieren. Als wir gesagt haben, dass die Befriedigung das Fasten ungültig macht, da ist nämlich der Zeitpunkt während des Fastens. Aber die Janabe ist ein Zustand, der sich ergibt, nachdem man entweder, wie gesagt hat, entweder einen geschlechtlichen Höhepunkt gehabt hat oder Geschlechtsverkehr gehabt hat. Und dieser Zustand kann schon vor der Fastenzeit herbeigerufen worden sein. Das heißt, es kann sein, dass jemand Junub ist und die Fastenzeit erst danach eintrifft. Und das ist es, was wir in diesem Zusammenhang meinen. Jemand ist Junub und dann beginnt die Morgendämmerung. Die Frage ist jetzt, ist sein Fasten dadurch ungültig? Muss er vorher den Russel vollziehen? Die Antwort lautet, nein, braucht er nicht. Ist keine Bedingung der Gültigkeit des Fastens, im Zustand der großen Reinheit, im Zustand der Tahara zu sein, während man zu fasten beginnt. Ebenso kann es geschehen, dass man tagsüber im Ramadan am Schlafen ist. Wenn man tagsüber im Ramadan am Schlafen ist und man hat eine Ejakulation während des Schlafens, das führt auch nicht zur Ungültigkeit des Fastens. Das Einzige, was man in diesem Moment macht, ist, dass man den Russel vollzieht und das Fasten wird dadurch nicht beeinträchtigt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Stift wird bei drei Leuten nicht angesetzt. Beim Schlafenden, bis er aufwacht, beim Kleinkind, bis es groß geworden ist und bei einer Person, die ihren Verstand verloren hat, bis sie wieder bei Sinnen ist bzw. erwacht. Insofern gehört dazu der Schlafende. Insofern ist es nicht sein Vergehen, dass er während des Schlafes ejakuliert. Und deswegen ist dieser Fall der Annullierung, damit meine ich die Ejakulation, ausgenommen, wenn er gerade am Schlafen ist. Allah weiß am besten Bescheid. Was ebenfalls das Fasten nicht annulliert, ist, den Mund zu reinigen, egal ob man den Mund ausspült mit Wasser oder ob man den Mund und die Zähne mit der Baumbürste, As-Siwak oder Al-Miswak, oder mit einer Zahnbürste, egal ob mit oder ohne Zahncreme, reinigt. Bedingung für das Ganze ist natürlich, dass man nichts davon schluckt, aber das bloße Reinigen der Zähne und des Mundes ist kein Grund dafür, das Fasten ungültig zu erklären. Und es ist auch überliefert worden mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith von Amr ibn Rabi'a, den Imam al-Tirmidhi als Hassan eingestuft hat, und Ibn Hajar sagt auch, der Isnad ist Hassan, er sagte, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam so oft beim Fasten den Siwak verwenden sehen. Ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam so oft beim Fasten den Siwak verwenden sehen. Und das ist auch die richtige Ansicht unter den Ulama, rahimahumullahu ta'ala. Sollte jemand einwenden, dass das Siwak den Mundgeruch des Fastenden beseitigt, so kann man entweder sagen, der Mundgeruch des Fastenden entsteht in erster Linie aus dem Magen. Der Beweis dafür ist, dass kurze Zeit später der Geruch wieder erscheint. Und das ist der erste Einwand. Zweitens, die Anwesenheit oder die Abwesenheit des Mundgeruchs des Fastenden hat nichts zu tun mit der Gültigkeit des Fastens. Das heißt, ob jemand durch sein Fasten den Fasten-Mundgeruch entwickelt oder nicht, hat nichts zu tun mit der Gültigkeit des Fastens. Das heißt, auch wenn dieser Mundgeruch weg wäre, wir reden jetzt davon, ob es das Fasten ungültig macht und nicht davon, ob man es belassen soll oder nicht belassen soll. Das sind zwei Paar Schuhe. Ebenso darf der Fastende sich waschen, indem er duscht. Denn er müsste ja auch in dem Fall, den wir vorhin erwähnt haben, den Russel vollziehen. Insofern, er darf duschen, er darf schwimmen. Allerdings, all dies unter der Bedingung, dass er natürlich nichts schluckt. Und deswegen sagen manche Ulama, dass diese Sachen makruh sind. Warum? Weil sie sind ein Schritt in Richtung Haram. Sie sind nicht an sich verboten. Das Schwimmen ist an sich, Fasten nicht an sich verboten. Aber es passiert sehr schnell und sehr leicht, dass er dadurch aus Versehen etwas schluckt. Und deswegen bezeichnen manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, diese Zwischenstufe als makruh, das heißt verhasst. Und wenn man sie unterlässt für Allah subhanahu wa ta'ala, diese makruh Dinge, dann wird man dafür belohnt. Wenn man sie allerdings macht, wird man dafür nicht bestraft. Allerdings muss man die Konsequenzen dafür tragen, weil man sie ja absichtlich durchgeführt hat. Nun gibt es eine Angelegenheit, die gesondert erwähnt wird von den Dingen, die das Fasten annullieren. Warum? Weil sie nicht nur das Fasten annulliert, sondern auch nicht nur ein Nachholen erfordert, sondern auch noch eine Sühneleistung erfordert. Und auch noch eine schwere Sühneleistung erfordert. Und das ist der Geschlechtsverkehr am helllichten Tag von Ramadan für denjenigen, der zum Fasten verpflichtet ist. Noch einmal, der Geschlechtsverkehr am Tag von Ramadan für denjenigen, der zum Fasten verpflichtet ist. Warum sind diese Bedingungen alle entscheidend? Denn erstens, wenn wir sagen Geschlechtsverkehr, dann meinen wir damit den Geschlechtsverkehr im wahrsten Sinne des Wortes und nicht die Ejakulation. Das heißt, der Geschlechtsverkehr an sich, damit meint man in der Scharia, entscheidend ist das Eindringen der männlichen Eichel im Geschlechtsorgan der Frau. Wenn er so eingedrungen ist, er nicht mehr sichtbar ist, das verstehen wir unter dem Geschlechtsakt. Und dieser Zeitpunkt ist der entscheidende dafür, ob ein Mann Ghusl machen muss oder nicht. Und ist auch entscheidend in diesem Fall, ob sein Fasten gültig ist oder ungültig ist. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob er oder sie ejakulieren und wie lange sie verkehren. Das alles spielt keine Rolle. Entscheidend ist dieser Zeitpunkt, den ich erwähnt habe. Zweitens, am Tag von Ramadan, haben wir gesagt, am Tag von Ramadan, für denjenigen, der dazu verpflichtet ist, am Tag von Ramadan, da soll ausgeschlossen werden, erstens die Nacht, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat den Geschlechtsverkehr in der Nacht des Ramadan für die Verheirateten untereinander erlaubt. Die zweite Sache ist, die ausgeschlossen werden soll, gemäß der richtigeren Ansicht der Ulama, rahimahumullah ta'ala, der Geschlechtsverkehr am Tag außerhalb von Ramadan, egal ob es ein freiwilliges Fasten war oder ein Pflichtfasten war. Denn es könnte sein, dass jemand freiwillig fastet und sein Fasten durch Geschlechtsverkehr bricht. Wir haben gesagt, dass man sein freiwilliges Fasten brechen darf jederzeit, nur dass einem natürlich dann die Belohnung entgeht. Die zweite Sache ist, natürlich kann dieses Fastenbrechen auch geschehen durch den Geschlechtsverkehr. Die zweite Sache, die ausgeschlossen werden soll, ist, dass man wir haben gesagt, dass es am Tag von Ramadan ist, denn es könnte sein, man fastet außerhalb von Ramadan ein Pflichtfasten. Und dieses Pflichtfasten könnte wiederum ein Tag von Ramadan sein, den man nachholt. Deswegen, wenn jemand einen Tag von Ramadan nachholt, gilt für ihn, dass das ein Pflichtfasten ist und er hat nicht das Recht, dieses Fasten zu brechen. Aber wenn er es trotzdem brechen sollte, legen wir ihm nicht eine Sühne auf. Legen wir ihm keine Sühne deshalb auf. Und wenn er sie trotzdem macht, sicherheitshalber, ist natürlich besser für ihn. Aber das ist der Grund, warum gesagt worden ist, am Tag von Ramadan. Und dritte Bedingung haben wir gesagt, für denjenigen, der dazu verpflichtet ist. Gibt es jemanden, der Geschlechtsverkehr hat, am Tag von Ramadan und fastet und nicht dazu verpflichtet ist? Ja, das gibt es. Das ist zum Beispiel derjenige, der auf der Reise ist. Denn wenn jemand auf der Reise im Ramadan ist und tagsüber fastet, dann ist dieses Fasten für ihn ein Pflichtfasten, aber er ist nicht verpflichtet, an diesem Tag zu fasten. Insofern sollte er absichtlich sein Fasten am Laufe des Tages brechen, während er auf der Reise ist, darf er es, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das auch gemacht. Insofern waren diese drei Bedingungen hier entscheidend. Sollten also diese drei Bedingungen alle erfüllt sein, stellt sich die Frage, was muss er zusätzlich zu dem Nachfasten machen? Erstens, natürlich, sein Fasten ist ungültig geworden. Zweitens, er muss diesen Tag nachholen, denn er hat ihn ungültig gemacht. Drittens, er muss eine Sühne leisten. Und diese Sühneleistung, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith erwähnt hat, ist eine Form der Sühneleistung, die abhängt von den Möglichkeiten der Person. Die erste Sache, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm auferlegt hat, ist, dass er einen Sklaven befreien soll. Und wenn man keinen Sklaven befreien kann, entweder weil man dazu nicht genug Geld hat oder weil es keine gibt, wie in der heutigen Zeit offensichtlich, dann braucht man diese Sühneleistung natürlich nicht zu vollziehen, weil man dazu nicht imstande ist. Dann geht man zur zweiten Sühneleistung über. Die zweite ist, dass der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dass man 2 Monate hintereinander fasten muss. Und diese Angelegenheit können manche Menschen umsetzen und manche wiederum nicht. Wenn man dazu die Möglichkeit hat, muss man das machen und darf dieses Fasten natürlich auch nicht unterbrechen, weil es heißt 2 Monate hintereinander. Das heißt also, sobald man einen Tag dazwischen unentschuldigt und richtigerweise auch immer auf der Reise wäre, bricht, dann muss man diese 2 Monate von 9 zählen. Das heißt also, die Auferlegung ist, dass man 2 Monate hintereinander fastet. Die dritte Stufe dieser Sühneleistung, denn es könnte sein, dass jemand aus gesundheitlichen Gründen nicht fasten kann. Oder durch seine Arbeit, die er hat, kann er nicht 2 Monate hintereinander fasten. Das ist unmöglich. Und deswegen geht man dann über zur nächsten Sühneleistung. Und zwar ist es, dass man 60 arme bzw. bedürftige Menschen speist. Das heißt also, man sucht sich 60 richtigerweise verschiedene, 60 verschiedene bedürftige Menschen und jedem von ihnen speist man, das heißt, man gibt ihm eine vollständige Mahlzeit an einem Tag. Das auch reicht aus. Wenn man natürlich 2 gibt, ist besser. Je mehr man gibt, desto besser. Aber sobald man einem Bedürftigen eine komplette Speise gegeben hat, hat man seine Pflicht für einen von 60 erfüllt. Sollte jemand auch dazu nicht imstande sein, weil er finanziell nicht dazu in der Lage ist, dann braucht er diese Sühneleistung nicht vollziehen. Und das Einzige, was er machen muss, ist, dass er Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bittet, diesen Tag im Ramadan ohne Rechtfertigung gebrochen zu haben. Wenn jemand zu ihm kommt, das wäre ein Unterfall, wenn jemand zu diesem Bedürftigen kommt und ihm das nötige Geld oder das nötige Essen schenkt und die Nahrung schenkt, durch die er an die 60 spenden könnte, das wäre kein Problem, weil sobald man es ihm geschenkt hat und er hat es angenommen, gehört es ihm und dann ist er imstande, die Sühneleistung zu vollziehen. Aber wenn man es ihm nicht gegeben hat und wenn er sich das nicht leisten kann, dann entfällt diese Form der Spende für ihn gemäß den grundsätzlichen Regeln der Scharia, wenn jemand dazu nicht imstande ist. Und entscheidend ist für uns der Zeitpunkt, an dem er diese Sünde begangen hat. Was bedeutet das? Das bedeutet, sollte jemand 60 arme Menschen speisen müssen und er ist jetzt nicht dazu finanziell in der Lage, dann entfällt diese Sühneleistung für ihn komplett. Und wir sagen nicht, dass diese Sühneleistung eine Art Schulden für ihn bleibt. Und sobald er diese Schulden begleichen kann, 1 Jahr, 2 Jahre, nach 3 Jahren, sagen wir ihm trotzdem nicht, dass er diese Schulden begleichen muss. Denn die sind entfallen. Und das ist denn es gibt einen Unterschied zwischen Schulden, die man Menschen gegenüber hat, und Schulden, die man Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber hat. Und der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam weist auch deutlich darauf hin. Er hat nicht gesagt, dann bleibt es für dich bei Schulden. Der Mann, bei dem das passiert, des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, hat nicht ihm gesagt, es bleibt Schulden, es bleibt als Schulden bei dir geschrieben und sobald du dazu imstande bist, dann begleiche sie. Das hat er nicht gesagt. Deswegen solche Schulden, solche Arten von Schulden entfallen, sobald man dazu nicht imstande ist. Und Allah azza wa jal weiß am besten Bescheid. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا